film is like a battleground. Love, hate, action, violence, in one word, emotion. Also, Kino, Schlachtfeld, Liebe, Hass, Action, Gewalt und natürlich Tod. Platz 5. Das Schicksal ist ein mieser Verräter von Josh Boone, USA 2014. Es stirbt sich ohne Frage gut im Kino und auch tödliche Krankheiten wie Krebs sind sehr kinokompatibel. Hazel und Gus. Warum starrst du mich so an? Du bist schön, deswegen. Oh mein Gott. 16-Jährige trifft auf 18-Jährigen und damit Schilddrüsen auf Knochenkrebs. Hazel wird sehr schön gespielt von Shailene Woodley, die an der Seite von George Clooney The Descendants zu so einem wunderbaren Film werden ließ. Klar, verlieben sich Hazel und Gus, kämpfen mit Liebe gegen den Tod, doch am Ende nicht unbedingt eine Überraschung. Erweist sich in Das Schicksal ist ein mieser Verräter mal wieder die Partnerschaft von konventionellem Erzählkino und Tod als heikel. Ein schwülstiger Streicher zu viel. Und wir wissen, wie Hazel meint. Doch es ist nicht die Wahrheit. Es ist vielmehr wohlkonstruiertes wie kalkuliertes Betroffenheitskino. Ich heiße Rico Duretti. Platz 4. Rico, Oscar und die Tieferschatten von Nele Lena Vollmer, Deutschland 2014. Ich bin ein tiefbegabtes Kind. Das bedeutet, ich kann zwar sehr viel denken, aber anders. Gegensätze ziehen sich an. In Rico, Oscar und die Tieferschatten erzählt Regisseurin Vollmer von einem großen Abenteuer, das der hochbegabte Oscar. Ich kann die ersten 110 Primzahlen auswendig. Und der tiefbegabte Rico. Kann es sein, dass du ein bisschen doof bist? In Berlin-Kreuzberg erleben. Eine überzeugende Geschichte dafür, den anderen zu akzeptieren, zu mögen. Ja, bitte, wenn es Ihnen jetzt nicht passt, hören Sie weg. Zu lieben. Platz 3. Wir sind die Neuen von Ralf Westhoff. Deutschland 2014. Warum wohnt ihr jetzt wieder zusammen? Ja, wahrscheinlich wie bei euch. Es ist lustiger, es ist billiger. Das Leben, die Gesellschaft, die Zeiten, sie wandeln sich. Und so prallt eben Altes gegen Neues. Mietpreise explodieren. Also oben die Alten und unten die WG mit den Studenten. 35 Jahre danach ziehen Anne, Eddie und Johannes ein zweites Mal zusammen. Wir können euch nicht helfen. Und das sagen ganz deutlich, einfach damit keine falschen Erwartungen entstehen. Mhm. Diese junge Frau aus der Nachbar-WG, sie wird sich noch umgucken. Schon mit seinem Film über Speed-Dating erwies sich Regisseur Ralf Westhoff als präziser Beobachter aktueller Zeitläufe. In Wir sind die Neuen spielen Gisela Schneeberger, Heiner Lauterbach und Michael Wittenborn diese alten WGler großartig und saukomisch. Wer übrigens am Ende dann die Spießer sind, die alten Säcke oder die jungen dynamischen Leistungsträger, das wird sich noch zeigen. Platz 2. Tammy, voll abgefahren von Ben Falcone, USA 2014. Melissa McCarthy, die Dicke aus Brautalarm, Oscar-Nominierung, und Taffe Mädels ist auch in Tammy weiter übergewichtig. Melissa McCarthy hat eine komische Körpersprache mit ihrem Gewicht entwickelt, die sie hemmungslos, genuss wie effektvoll zelebriert. Toni Collette, Dan Aykroyd oder Susan Sarandon stehen ihr in diesem Roadmovie Tammy, das die Niagara-Fälle zum Ziel hat, wacker zur Seite. Aber allein ein sich um gewichtige Durchgeknalltheit bemühender Gegenimpuls zum grauenhaften Schönheitsideal Hollywoods macht aus Tammy noch keinen überzeugenden Film. Platz 1. Tja, da haut's nun endgültig die Saiten von der Zither. Es wird laut. Transformers, Ära des Untergangs von Michael Bay, USA 2014. Der vierte Teil dieser Special-Effect-Schlachtplatte über Riesenroboter aus dem All, die sich in alle möglichen Fahrzeuge verwandeln können. Was Stanley Tucci hier brüllt, klar, es ist nicht wirklich zu verstehen, weil im dröhnenden Sound ersaufend. Also, was Tucci neben Mark Wahlberg, einer der beiden Stars des Films, hier brüllt, ist ein Oh mein Gott. Besser ist's kaum auf den Punkt zu bringen, was man in oder besser mit diesem Film erleiden muss. Um sich dann am Ende totzulachen, dass Michael Bay, der Grobmotoriker unter den Blockbuster-Regisseuren, es sogar in diesem dem Verstande kontrapunktischen Filmwerk schafft, Sie hätten meine Familie in Ruhe lassen sollen, die alten Family Values einzuschreiben. Wie gesagt, angesichts Transformers gilt nur Oh mein Gott.